Zum 22. Todestag von Präsident Kim Il-sung brachte die polnische Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea am 7. Juli auf ihrer Internet-Homepage seine Erinnerungen mit dem Jahrhundert, erster Teil, die antijapanische Revolution, die Bände 1 und 2, sein klassisches Werk, das 10-Punkte-Programm zum großen Zusammenschluss der ganzen Nation für die Vereinigung des Vaterlandes und das Werk von Genossen Kim Jong-il, die Partei der Arbeit Koreas, die Partei des großen Führers Genossen Kim Il-sung in Sonderausgaben. Auf der Homepage erschienen die Fotos über das unvergängliche revolutionäre Leben von Kim Il-sung und seine Verdienste. Außerdem gab es die Beiträge unter verschiedenen Titeln wie »Er vertraute dem Volk himmelhoch« und die koreanischen Lieder einschließlich der unvergänglichen Revolutionshymne »Das Lied auf General Kim Il-sung«.